sind denn im Allgemeinen Flüchtlinge krimineller als andere Bevölkerungsgruppen? Hallo zusammen und willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die Studie über Kriminalität in Niedersachsen. Die Studie wurde von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft durchgeführt im Auftrag vom Bundesministerium für Familie und Jugend. Laut dieser Studie ist die Kriminalität durch Flüchtlinge in Niedersachsen im Zeitraum von 2014 bis 2016 erheblich gestiegen. Es kommt dann natürlich auch so eine Auswertung dieser Studie durch verschiedene Instanzen in Niedersachsen, so auch von Kriminologen und ehemaligen Leiter des Kriminologischen Instituts Niedersachsen, Pfeiffer. Er kommt dann zur Einsicht, dass, so wie die Studie es aussagt, tatsächlich es einen Zuwachs gegeben hat von 10,4% bei den Gewaltdelikten in Niedersachsen, wobei dieser gesamte Zuwachs fast ausschließlich, nämlich so etwa 92%, auf Flüchtlinge zurückgeht. Der Anteil der Gewalttaten in Niedersachsen, bei dem Flüchtlinge Täter gewesen sind oder Verdächtige, lag bei 13%, also ein relativ hoher Anteil in Anbetracht des entsprechenden Bevölkerungsanteils. Hier versucht dann Pfeiffer etwas weiter zu differenzieren, indem natürlich die Ausgangsfrage für ihn ist, sind denn im Allgemeinen Flüchtlinge krimineller als andere Bevölkerungsgruppen? Obwohl die Zahlen eigentlich darauf hindeuten, dass sie es sind, ist es so, dass Pfeiffer da noch weiter zu differenzieren versucht und sagt, dass von dieser Bevölkerungsgruppe der Zugewanderten und Flüchtlinge etwa 0,9% Nordafrikaner seien. Diese 0,9% dieser Gruppe gehören, nämlich der Nordafrikaner unter den Zuwanderern und Flüchtlingen, sind jedoch für 17% aller Gewaltdelikte, die von Flüchtlingen und Zuwanderern verursacht worden sind, verantwortlich. Im Rahmen des ZDF-Sendungs Heute Journals hatte Pfeiffer ein Gespräch mit der Moderatorin Slomka. Wenn man sich Ihre Studie anguckt, dann fällt eines sehr ins Auge, nämlich dass es offenkundig einen großen Unterschied macht, ob Flüchtlinge eine Bleibeperspektive haben oder nicht, was ihre Kriminalitätsneigung angeht. Genau das hat sich bestätigt. Nehmen wir die Flüchtlinge, die als Raubtäter tatverdächtigt wurden. Von denen sind 16% Kriegsflüchtlinge aus den Ländern Syrien, Irak und Afghanistan. Aber 54% aller Flüchtlinge kommen dort her. Die sind also gewaltig unterrepräsentiert beim Raub. 31% der Raubtatverdächtigen kommen aus Nordafrika. Die sind aber nur 0,9% der Flüchtlinge. Die sind um das 35-fache überrepräsentiert. Sind die einen also die Braven und die anderen die Bösen? Kann so nicht ganz stimmen. Wir haben herausgefunden, dass die Nordafrikaner eben von vornherein ja klar gemacht bekommen haben, ihr habt hier keine Chancen, ihr müsst alle wieder nach Hause, während man den Kriegsflüchtlingen sehr schnell signalisiert hat, ihr könnt bleiben, ihr bekommt einen festen Status. Und dann bemühen die sich natürlich, ja, nichts falsch zu machen, keine falsche Bewegung in Anführungszeichen, und verhalten sich brav und angepasst im Vergleich. Aber nun kann man ja nicht daraus die Konsequenz ziehen, zu sagen, okay, alle werden anerkannt. Es gibt ja nun mal nicht anerkannte Asylbewerber. Völlig klar. Wir können nicht das Land sein, das alle mühselig und Beladenen aufnimmt. Also keine Kritik an der politischen Entscheidung. Menschen aus Nordafrika wollen wir nicht als Asylbewerber anerkennen. Aber wir haben jetzt ein echtes Problem. Im letzten Jahr gab es 327.000 Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde. Die haben jetzt wenig Hoffnungen. Okay, 200.000 haben dann die Verwaltungsgerichte beschäftigt und warten jetzt auf den Ausgang des Verfahrens. Aber irgendwann mal erfährt die große Mehrheit keine Chancen, in Deutschland zu bleiben. Und da glaube ich nicht dran, dass es dann ausreicht, zu sagen, Ausweisung, Ausweisung, Ausweisung. Ein enorm schwieriges Verfahren. Ich denke, es ist Anlass, jetzt die neuen Koalitionsgespräche für eine neue Perspektive in der Flüchtlingspolitik zu nutzen, nämlich riesig viel Geld für ein Rückkehrprogramm zu investieren. Ich finde mal 1 Milliarde. Warum? Wir brauchen Entwicklungshilfe für diese Länder, wo die ungewollten Flüchtlinge herkommen, damit wir denen bieten können. Ihr nehmt bitte eure Landsleute zurück und dann kriegt ihr von uns auch Förderung, damit die bei euch landen können. Wir unterstützen euren Arbeitsmarkt. Wir tun alles, damit diese Rückkehr auch gelingt. Aber ihr müsst sie nehmen. Diese Klarheit hat es bisher so nicht gegeben. Und vor allem müssen wir den hier lebenden, ohne Chancen bei uns existierenden Flüchtlingen Sprache vermitteln, Lehrgänge vermitteln, damit sie erhobenen Hauptes nach zu Hause zurückkehren können und was mit sich anfangen können. Nun würden Ihnen Kritiker vielleicht entgegenhalten, damit setzt man erst recht Anreize zu kommen, um dann hier sozusagen Unterstützung für eine Rückkehr zu bekommen, also zum Beispiel Kredite zu bekommen, um sich zu Hause ein Geschäft aufbauen zu können. Richtig. Das klappt alles nur dann, das Rückkehrprogramm, wenn unsere Grenzen sicherer sind, wenn wir die Kontrolle darüber behalten, wer kommt rein. Dann erkennen wir ja, der kommt aus Nordafrika, nein, der hat hier keine Chancen, den weisen wir an der Grenze schon zurück. Es ist mühsam, sie reinzulassen und dann wieder in einem Rückkehrverfahren in ihre Heimatländer zu bringen. Also ist das ganze Rückkehrprogramm abhängig davon, ob es der EU gelingt, die Außengrenzen sicherer zu machen, gerade aus den Ländern, wo wir die Flüchtlinge nicht aufnehmen wollen. Dann gibt es noch eine andere Studie, die in diesen Tagen veröffentlicht wurde. Das heißt eigentlich keine Studie, sondern die Zahlen des BKA aus dem ersten Halbjahr 2017. Und danach ist eigentlich ein Rückgang der Kriminalität von Zuwanderern zu verzeichnen. Wie erklären Sie sich, dass Ihre Studie zu so ganz anderen Ergebnissen kommt? Ich frage zurück, warum haben denn die Innenminister diese Studie nicht veröffentlicht? Weil sie selber wissen, dass Halbjahreszahlen unzuverlässig sind, weil sie sich auf dieses Glatteis nicht bewegen wollen, am Ende des Jahres was anderes erzählen zu müssen. Nein, das war ein Schnellschuss einer großen Zeitung, der verfrüht ist, aber es ist durchaus zu hoffen, dass die Zahl rückläufig werden, weil wir ja so viel Kraft investiert haben von unserer Zivilgesellschaft aus, vom Staat her, den Menschen Hoffnungen zu machen. Und damit dazu beizutragen, dass ihre Existenz in Deutschland stabiler wird. Ich will nicht sagen, Rückgang der Zahlen ist nicht zu erwarten. Das kann sein. Aber dieser Schnellschuss ist einfach nicht solide genug. So, Gustavo, Christian Pfeiffer hat in diesem Video über die Gründe dieser Situation geredet und über mögliche Lösungen davon. Wie findest du seine Meinung, dass alle Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland Kriminelle werden, sozusagen in der Falle sind? Sie dürfen in Deutschland nicht arbeiten und dürfen auch Deutschland nicht verlassen. Und eigentlich soll die deutsche Gesellschaft ihnen helfen, wobei sie diese Leute eigentlich nicht akzeptieren will. Stimme ich dem zu? Meiner Ansicht nach ist das eine viel zu starke Relativierung und auch in Bezug auf die Lösungsmöglichkeiten, die Pfeiffer für das Problem anbietet, sagt er ja, diese Personen, die sich in einer, ich zitiere hier Pfeiffer auch aus dem gleichen Kontext, die sich in einer Falle befänden, dass sie nicht bleiben dürfen, aber zeitgleich auch nicht arbeiten und die Rückführung in die Heimatländer sich erschwert. Teilweise auch nicht nur, weil die Infrastruktur dafür nicht gegeben ist und zugleich auch die Heimatländer die Aufnahme entweder verweigern oder verzögern, dass diese Personen entweder A, dennoch Integrationskurse erhalten sollten, damit sie dann zum Teil zumindest beschäftigt sind, eine Perspektive haben, auch bei einer möglichen Rückkehr. Und zeitgleich soll dann auch Deutschland aktiv mit neuen Finanzmitteln ein Rückführungsprogramm einrichten, der auch finanzielle Anreize bieten soll, damit diese Personen auf freiwilliger Basis, so Pfeiffer, in die Heimat zurückkehren. Ist das akzeptabel? Ich denke, dass es natürlich dann auch mit enormen Mehrkosten verbunden wäre. Das heißt also, es müssten noch mehr Mittel bereitgestellt werden. Ich gehe davon aus, dass das in Anbetracht der Situation kompliziert werden wird. Ja, wie findest du der Vorschlag, sozusagen in den Arbeitsmarkt dieser Länder zu investieren, damit der Länder, woher die Flüchtlinge kommen, um sozusagen dieses Rückkehrprogramm flüssiger zu machen, damit es besser funktioniert? Ja, das geschieht ja teilweise schon. Dafür gibt es ja auch Entwicklungshilfe. Das heißt also, Deutschland ist auch im internationalen Vergleich relativ stark vertreten, wenn es darum geht, Projekte ins Leben zu rufen und zu finanzieren, um Entwicklungshilfe zu leisten. Mit Finanzmitteln und auch vor Ort mit der entsprechenden Ausbau von Infrastrukturen. Das heißt, was das Programm nahelegt, ist, in den Arbeitsmarkt zu investieren. Wofür? Das ist die Frage, die ich mir dann stelle. Dass die Menschen dann nicht mehr aus diesen Ländern nach Deutschland und Europa einwandern. Wer bekäme die Mittel von Deutschland? Wären das die Heimkehrer? Wäre das der entsprechende Staat, der die Migranten wieder aufnimmt? Welche Maßnahmen? Wie kann man das tatsächlich von hier aus lenken, dass es zweckgebunden verwendet wird? Das ist alles sehr schwer durchzuführen. Und er schlägt mitunter vor, dass die Personen hier zum Teil schon trotzdem ausgebildet werden, um dort zu bestehen. Und dass sie dann den Schritt mit einer deutschen oder europäischen Ausbildung und mit hier angeartigten Fremdsprachenkenntnissen dort vielleicht auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil hätten gegenüber anderen Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt vor Ort. Ich sehe aber nicht tatsächlich, denn das ist das Problem, dass die Mehrheit derer, die es für die Personen, für die diese Programme eingerichtet werden, wenn sie sich das dann evaluieren, tatsächlich sich dazu entschließen sollten, freiwillig dennoch in diese Länder zurückzukehren. Sie, denn auch wenn sie hier ausgebildet werden, vielleicht fehlen dennoch insgesamt volkswirtschaftlich oder überhaupt gesamtgesellschaftlich dort die Perspektiven, dass trotz einer besseren Ausgangslage auf dem Arbeitsmarkt ein Job gefunden wird. Und vielleicht, wenn sie Menschen dennoch bevorzugen, tatsächlich in Europa zu bleiben, als sich dann nochmals den Kampf stellen zu müssen, in Heimatland, in einer bedeutend schlechteren wirtschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen und politischen Situation und vor allem auch in der Ökonomie, die tatsächlich nicht vergleichbar ist in Bezug auf die Kapazitäten wie die deutsche Ökonomie, tatsächlich dann nochmals Fuß zu fassen. Die sind schon erstmal hier und sie werden versuchen, mehrheitlich, so meine Meinung, das so weit zu verzögern wie möglich, um tatsächlich dann letztlich die deutsche Gesellschaft und der deutsche Staat vor vollendeten Tatsachen zu stellen, bis der Staat dann letztlich sagt, okay, gut, ihr habt hier ein permanentes Bleiberecht, obwohl es faktisch kein Anspruch bestand, im Land permanent bleiben zu dürfen. Wird das dann die Situation verschärfen, so wie du das schilderst? Weil ich spüre, dass es irgendwie noch schlimmer wird, wenn der Vorschlag von Pfeiffer umgesetzt würde. Ja, also das, was passieren könnte, ist, wenn jetzt solche Programme ins Leben gerufen werden, dass dann Personen sagen, okay, selbst wenn ich nicht die Absicht habe, permanent in Deutschland zu bleiben, versuche ich es einfach. Vielleicht gibt es dann auch eine Art Finanzspritze vom deutschen Staat, damit ich zurückkehre oder mit Geldmitteln aus Deutschland sozusagen zurückkehre und mir dort mit diesen Finanzmitteln dann eine Existenz aufbauen kann. Das heißt, dass diese Programme vielleicht auch nicht das Problem der Migration dahingehend lösen, dass die Personen aus bestimmten gesellschaftlichen Gruppen und Schichten dieser Länder keinen Anreiz mehr verspüren, nach Deutschland zu kommen, sondern vielleicht sogar der Effekt dadurch dahingehend verstärkt wird, dass sie sich davon versprechen, dass selbst wenn sie nicht hier bleiben dürfen, dennoch Geld bekommen. Es klingt nach einer schlauen Geschäftsmodelle für mich. Aber was glaubt ihr? Findet ihr den Vorschlag von Pfeiffer produktiv? Oder für komplett illusorisch? Schreibt in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn unser Content euch wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen über Patreon, Bitcoin und PayPal. Danke und ciao. Danke und ciao.